An dem Bahnsteig, wo ich warte, sehe ich eine kleine Karte. Zu meiner Sicherheit wird hier von mir ein Film gedreht. Nehm schnell den Finger aus der Nase, weil ich Filme davon hasse. Doch das zu verhindern, ist es jetzt bestimmt zu spät. Oh, Ring, Dinge, Ding, klingelt's mir im Ohr. Pass auf und sieh dich vor. Kratz dich jetzt nicht am Po, du wirst Video überwacht. Vor der Kamera am Denkmal steht ein Nazi und der winkt mal stolz hinein, bevor er zuschlägt. Und keiner hält ihn, auch die Kamera tut nix. Jetzt muss ich was tun, verflixt. Ich schmeiß mich dazwischen und dann bin ich in dem Film die Heldin. Oh, Ring, Dinge, Ding, klingelt's mir im Ohr. Pass auf und sieh dich vor. Kratz dich jetzt nicht am Po, du wirst Video überwacht. An der Ecke da am Bütchen überwacht die Tante Friedchen und hat sich dadurch endlich mal in Sicherheit geglaubt. Doch mit dem Kapuzenpulli, da erkennt man nicht den Uli. Und trotz Video hat der ungestraft das Bütchen ausgeraubt. Oh, Ring, Dinge, Ding, klingelt's mir im Ohr. Pass auf und sieh dich vor. Kratz dich jetzt nicht am Po, du wirst Video überwacht. Die Moral von den Geschichten hilft nix, Filme zu belichten für die Sicherheit, denn das ist wirklich nur ein schöner Traum. Ich will ungesehen küssen, darf man nicht befürchten müssen. Für die Freiheit braucht man unbedingt den ganz privaten Raum. Oh, Ring, Dinge, Ding, klingelt's mir im Ohr. Pass auf und sieh dich vor. Kratz dich jetzt nicht am Po, du wirst Video überwacht. Oh, Ring, Dinge, Ding, klingelt's mir im Ohr. Pass auf und sieh dich vor. Kratz dich jetzt nicht am Po, du wirst Video überwacht.